Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Nachdem es literarisch wurde vor ein paar Tagen, wird es jetzt nicht wirklich digital, aber doch sehr netzstimmig, nämlich mit dem Peter Berlich, der nicht nur einer meiner ältesten Netzbekannten ist und lustigerweise sich in derselben Newsgroup rumgetrieben hat wie der Chris Köntop, den wir kürzlich zum Thema KI hatten. Wir reden aber heute nicht über KI, obwohl Peter ITler ist, aber Peter bestellt sich jetzt eh gleich selbst vor und erzählt, worüber wir heute reden. Sein Hintergrundbild, glaube ich, ist ein Dead Giveaway, habe ich so das dumpfe Gefühl. Peter, wer bist du und was Ja, machst du? hallo. Also Hintergrundbild ist Landschaft, mehr sagen wir im Moment noch nicht. Ich bin Peter Berlich, ich bin Fachhochschuldozent für Cybersecurity an der örtlichen Fachhochschule hier Also in der Schweiz, so in viel der verraten Schweiz, wir. genau. Und das Bild ist nicht Schweiz. Wir kennen uns seit, ich schätze, 1997 oder so. Spätestens, ja. Spätestens seitdem online schon wahrscheinlich schon etwas länger. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin Digital Native, weil Digital Native heißt immer alt. Aber ich bin, denke ich, seit mindestens 91 oder so im Netz unterwegs und freue mich, dass wir heute hier sein können und eher über ein Offline-Topic reden. Genau. Ich nenne das immer Digital Resident. Ja, also Das klingt viel besser. ich wohne hier und ich war schon vor euch da. Egal mit wem ich rede, meistens war ich vorher da. Ja, also die Mailbox-Szene habe ich nicht, die habe ich nur so ein bisschen angetippt. Ich war lustigerweise in der Mailbox von einem Schüler von mir. Und das war, wann waren das? So um 96 rum muss das gewesen sein, 96, 97 rum, nur mal kurz. Hieß, glaube ich, Kai Pirinha. Der macht immer noch Digitalkram. Sehr schön. Ja, spannend. Aber ansonsten war ich in der Tat dann in Anführungszeichen gleich im Internet unterwegs ab 1988. Also insofern. Aber wie auch immer, ja, dann spannen wir die Leute nicht zu sehr auf die Folter, weil die ja jetzt eh schon weggeklickt haben, ne? Zwei alte Männer unterhalten sich über Modems oder so und pfeifen sich gegenseitig Connect-Töne vor. Über welches nicht digitale Thema reden wir denn? Also wir reden heute über Wandern und konkret reden wir über das Pilgern. Also um das vorwegzunehmen, das Bild, was ich im Hintergrund habe, ist in Norwegen aufgenommen. Da war ich jetzt im Sommer. Und ich will ein bisschen was vorweg erzählen. Wie komme ich überhaupt dazu? Können wir über die Reise reden? Ich habe keine Urlaubsfotos vorbereitet jetzt. Also ihr könnt ganz beruhigt sein. Geht Es wird einfach ins Internet und gebt es dann genau. ein und dann Genau. wandern in Norwegen und dann. Googelt es einfach und dann seht ihr das. Genau. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin 2016 nach einer persönlichen Krise, in die müssen wir jetzt nicht reingehen, habe ich mir überlegt, ich gehe jetzt mal den Jakobsweg in Spanien. Und Also das war nur den spanischen Teil sozusagen dann, oder? von Saint-Jean bis Santiago, also das ist der spanische Teil. Inzwischen habe ich dann noch einiges dazu gemacht. Das hat mich dann sozusagen gefangen genommen. Also inzwischen bin ich sozusagen einmal von den Alpen bis zum Atlantik gewandert und habe das für mich entdeckt, sowohl als sportliche wie auch als Freizeitbeschäftigung und auch zur Selbstfindung. Also es ist jetzt keine Digital Detox-Erfahrung, weil man fährt da einfach besser, wenn man sein Handy dabei hat. Sowohl für Fotos als auch für Notizen und auch für so einfache Sachen wie Unterkunft suchen. Aber es ist schon eine Erfahrung, wo man dann rauskommt aus dem täglichen Mahlstrom, weil es einfach sehr, sehr wenige Möglichkeiten gibt, überhaupt mit anderen in Kontakt zu kommen, außer man redet mit ihnen. Ich hatte vorhin Coaching, da meinte ich, und was ist mit Religion? Und dann hat er Religion verstanden. Habe ich gesagt, ich wollte nicht die Religion. Gretchenfrage stellen, aber die stelle ich dir jetzt mal sozusagen tangential, weil du das jetzt nicht so thematisiert hast. Ist das für dich irgendwie religiös, spirituell oder eher, sagen wir mal, wie soll man sagen, optikmotorisch, also wie sortieren wir das ein oder wie sortierst du das ein? Also meine Motivation ursprünglich war nicht religiös, aber wenn man unterwegs ist, dann, oder wenn ich unterwegs bin, lasse ich das an mich ran. Ja, das heißt, wenn ich da bin und du mich jetzt unterwegs gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja. Ja. Und jetzt sitze ich am Schreibtisch, trotzdem Hintergrundbild. Und ja, dann ist es wieder etwas weiter weg. Ja, aber die Gretchenfrage kriegst du am Ende auch immer gestellt. Ja, also wenn du in Santiago ankommst, dann fragen sie dich, war ihre Motivation religiös oder spirituell oder sonst was? Für die Statistik oder wie machen die das? Ich nehme an, für die Statistik, ja. Okay. Ich habe das noch nie ausprobiert, ob man dann eine andere Urkunde kriegt. Ach Deswegen kann ich so, nicht okay. sagen. Ja. Ah, du hast dann immer religiös gesagt, dann an der Ich habe dann immer Stelle. religiös gesagt und das trifft in dem Moment auch zu. Dann kriegst du die geweihte Variante. Das ist immer. Die geweihte Wie heißt Variante. dann immer better safe than sorry? Ja. Ja, so nach dem Motto. Es könnte ja sein. Genau. Gut. Genau. Genau, Norwegen und du hattest mir auch dieses Keyword zugeworfen und ich habe mich natürlich intensiv auf dieses Gespräch vorbereitet, indem ich vor 5 Minuten dieses Keyword mal gegoogelt habe und ein bisschen quer gelesen habe. Ja, erzähl doch mal, was das für ein Weg ist und oder möchtest du noch, also was ich jetzt bei, also weil du so sagst, von den Alpen zum Atlantik, also ich habe dann irgendwie mitgekriegt, dass du die Schweiz in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung Das auch durchquert noch hier. hast, ne? Und ich glaube, nee, Deutschland auch oder? Nein, Deutschland nicht, aber Frankreich. Also wenn du mal auf Okay. die Landkarte guckst, dann liegt da eher Frankreich dazwischen. Ja, das ist klar. Nein, ich meine, ich wollte nur wissen, ob du, ich meine, du hättest ja auch dich zum, gut, es ist dann die Nordsee, nicht der Atlantik vorarbeiten können. Aber das steht da noch an, oder? Deutschland, Nord-Süd. Es steht sicherlich noch an, ja. Also eher von Süd nach Nord. Ja, gut, macht Sinn. Ja, oder du Genau. kommst dann halt zu Hause an. Das wäre ja Ja. auch nicht schlecht. Also der Weg, den ich jetzt gemacht habe, passt da vielleicht irgendwann rein. Ja, die Idee dabei ist Connecting Footsteps. Okay. Das heißt, du gehst irgendwo weiter, wo du Aufgehört hast. vielleicht im letzten Jahr aufgehört hast. Und auf die Weise Oh, da hast habe ich ein. du auf der Liste. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie die App heißt. Ich lasse mich gerade googeln. Kennst du die App Breaking Borders? Ich glaube, die heißt Nein. Breaking Borders. Moment, dann ist es jetzt eigentlich zu spät, glaube ich. Breaking Borders, ist das die? Oder heißt die anders? Die wird von, das ist eigentlich ein Nano-Startup in, ja, genau. Breaking-borders.eu, wobei das müsste eher .globe oder so heißen. Das ist ein Ehepaar aus Friedrichshafen. Und haben eine Digitalagentur und die haben so eine App gebaut, mit der du Geotracing eben machen kannst. Vielleicht kannst du da auch Geologs hochladen. Das ist möglich, falls du welche hast. Und das ist eben genau deren Idee. Also einerseits kannst du durch die Gegend laufen und Bildchen malen. Also du kannst auf einem Fußballplatz sozusagen rumlaufen und deinen Namen schreiben. Aber du kannst halt auch Linien generieren, die über den ganzen Globus gehen. Also mein Tool ist einfach Komoot. Das ist hergebracht und es gibt genügend Tracks. Es gibt auch für die Wege gibt es Tracks, die du hochladen kannst. Die meisten Reiseführer bieten inzwischen sowas auch an. Ich sage vielleicht gleich noch was dazu, wie man sich überhaupt orientiert, aber vielleicht steigen Ja. wir mal richtig ins Thema ein. Genau, steigen wir mal ins Thema ein, Wo wir was das für ein gerade Weg in Norwegen da ist, die genau. letzten Leute noch weggeklickt Ja, haben. die sind jetzt eh schon weg. Also Genau, alle, alte Leute reden über irgendwelche Sachen. die uns nicht mögen, Genau. die sind jetzt schon weg. Wir Okay. lieben die restlichen, ihr müsst Genau. jetzt halt durchhalten bis zum Ende. Genau. Also erstmal, was ist der Olafsweg? Der Olafsweg ist ein Pilgerweg in Norwegen und zwar von Oslo nach Trondheim. Ist insgesamt, also offiziell ist er 643 Kilometer lang. Meine App hat gemessen, 688 bin ich gelaufen, aber ich habe mich sicherlich auch ab und zu mal verfranst oder musste zur Herberge laufen. Ja, also die Größenordnung, oder vielleicht hat sich das Ding auch mal verzählt, kann auch sein. Also die Zahlen, ich sage immer, es waren rund 650 Kilometer. Dann sind wir ungefähr in der Größenordnung. Den Weg gibt es schon ziemlich lange. Also König Olaf war jemand, der hat Norwegen christianisiert und wurde deswegen kurz nach seinem Tod heilig gesprochen. Er war, kann man vielleicht so sagen, eine ambivalente Figur. Also das, was man sich unter Heiligkeit oder so vorstellt, er hat Norwegen mit dem Schwert christianisiert. Und alles, was so an Wundergeschichten oder sonstigen Geschichten über ihn erzählt wird, bestätigt es auch. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich das hier im Zugriff habe, was Du ich dir greifst jetzt eventuell in zeigen dein würde. Hintergrundbild. Und zwar, nee, ja, ich wollte hier gucken, aber ich habe es nicht hier hängen. Aus irgendeinem Grund habe ich es irgendwo anders hängen. Was du, ich weiß nicht, ob du das weißt, du könntest es theoretisch wissen. Ich war nämlich am St. Olaf College in Northfield, Minnesota, ein halbes Jahr. Und da wurde mir nur kurz gesagt, dass dieser St. Olaf, und ich nehme das sehr stark an, weil irgendwie die Hälfte der Leute, die da sind, haben irgendwie deutsche oder polnische Vorfahren. Und die andere Hälfte der Leute, also auch die in Minnesota wohnen, haben norwegische Vorfahren. Ich karikiere das immer so, dass man einer Menschengruppe, die blond ist und vor dir herläuft, Chris hinterherruft und sich dann zwei Jungs und vier Mädchen von 8 Leuten oder so umdrehen. Auf jeden Fall hat man mir da die Kurzbiografie von St. Olaf so vermittelt, dass man gesagt hat, der hat halt das Schwert genommen und hat gesagt, willst du Christ werden? Und dann hat er gesagt, nein, und dann hat er ihm halt den Kopf abgehauen, so ungefähr. Also Also so, ja. also die Leute haben meistens ja gesagt. CGP Grey nennt es Bigger Army Diplomacy. Und das hat so funktioniert. Also er hat Norwegen nicht erobert, sondern geeinigt, indem er halt sich mit den bestehenden Duodez-Fürsten auseinandergesetzt hat. Sie haben diskutiert, wer den stärkeren Gott hat. Und dann haben sie halt ein paar Torbilder, so geht die Geschichte, zerstört. Und dann waren die überzeugt, dass es wohl besser wäre, Also, wenn sie sie sind halt nicht vom sich. Blitz erschlagen worden Genau. und vom Donner gerührt gewesen und dann war Also die lieber auf der Sache Stelle konvertieren. geritzt. Ja, okay, ja. Es gibt damit für alle, die jetzt googeln von euch, es gibt mehrere Olafswege. Was habe ich gelernt? 6 oder 8? Ja, das ist wie Jakobswege, gibt es auch Ja. unendlich viele. Also zusätzlich von dem von Oslo nach Trondheim, der halt auch einer Verkehrsroute folgt in Norwegen, gibt es halt insbesondere noch einen, der startet in Schweden. Der skizziert sozusagen seinen Versuch, nachdem er vom Thron gestürzt worden war, ihn zurückzuerobern. Und bei dem Versuch ist er dann umgekommen und der Rest ist dann Heiligkeit. Seine Gebeine liegen angeblich in Trondheim begraben. Genau weiß man es nicht, weil es kam zwischendurch, wenn man sich erinnert, noch eine Reformation. Und Ey, und das war ganz schlecht für die Knochen, ja. die Gebeine haben sie versteckt. Also die wurden, Okay, ja. weil Reliquien und so wäre halt ansonsten wahrscheinlich vernichtet worden. Ja, und sie haben die aber so gut versteckt, dass man nicht so genau weiß, wo sie jetzt eigentlich sind. Ja, also wahrscheinlich Da irgendwo in gibt es doch so einen Trondheim. Spruch auch über Schiller, ne? Von Schiller gibt es zwei Schädel, einer ist wahrscheinlich falsch. Wahrscheinlich ja. Siehst du, da bist du jetzt der Literat, der sich mit sowas auskennt. Ich meine Genau. zwei, vielleicht auf drei, wer weiß. Genau. Gut. Also Also Oslo nach Trondheim, 640 Kilometer. Ich habe jetzt gerade gelesen, 32 Tage. Nein, also ich habe 26 gebraucht. Und dann hatte ich noch ein bisschen Zeit, also ich habe noch ein paar Tage in Trondheim und in Oslo verbracht, sechs Erholung. Aber die Zahl kommt so ungefähr hin. Ich habe zur Vorbereitung gibt es einen YouTuber, der ist es 2017 oder so gelaufen und der hat 24 gebraucht. Also ich ärgere mich nicht allzu furchtbar, dass ich bin immerhin noch in der gleichen Bist Größe. gut in der Liga, ja. Aber ich wollte mich auch nicht hetzen lassen, war mir Ich wollte auch gerade wichtig. sagen, die Idee, das schneller zu machen, ist ja nicht, zentral. Ist nicht das Ziel, ist auch, ich will jetzt nicht sagen gefährlich, also man wird wahrscheinlich nicht dran sterben, aber es gibt durchaus einige Gegenden, insbesondere über das Dovrefjell, wo man aufpassen sollte, wie das Wetter ist und je nachdem, wie das Wetter ist, eventuell auch den Weg vielleicht um ein paar Tage verschieben. Ja, das heißt, ich habe geschaut, dass ich auch ein bisschen Reserve hatte auf der Wanderung. Ja, und auf die Weise hat es dann auch super geklappt und ich hatte mit dem Wetter eigentlich die allermeiste Zeit Glück. In welchen Monaten warst du da? Im Juli und im August. Ja, also insgesamt war ich einen Monat in Norwegen und habe dann halt war die meiste Zeit unterwegs mit ein ganz klein bisschen Sightseeing. Ja, und das Wetter ist natürlich da oben etwas kühler. Ja, das heißt, aber es war jetzt obendrein noch weiter nördlich in Norwegen. Also Trondheim liegt ungefähr irgendwie aus dem Kopf 500 Kilometer südlich vom Polarkreis. Und bis 1300 Meter hoch ist jetzt nicht besonders hoch, aber bei der Temperatur merkt man das dann schon. Wie sieht es dann ausrüstungstechnisch aus? Wie viel Kilo hast du mitgeschleppt und was sind so die Tipps, was man für diesen Trip nicht vergessen sollte? Also der Ratschlag ist derselbe wie immer, nicht zu viel. Das ist natürlich individuell unterschiedlich. Ich habe inzwischen aus vielen Touren meine Base Weight ziemlich runtergekriegt. Ich hatte jetzt 8,8 Kilo Grundgewicht. Da war aber ein Zelt mit dabei. Und weil man das halt, ich hätte eventuell darauf verzichten können, Luftmatratze, Schlafsack brauchst du auf alle Fälle. Aber es kann halt vorkommen, dass du draußen übernachtest. Das Zelt Also habe ich. dann 8,8 plus das Zelt, oder? Genau, nein, nein, Okay. 8,8 mit Zelt. Mit Zelt, Plus. okay. Aber das ist dann so ein Einmann-Ding, oder? Da Genau. kannst du halt wirklich nur drin schlafen und. Ja, da kannst du nicht drin wohnen. Ja. Ja, aber das ist ja auch Ist nicht nicht. die Idee. Das Zelt habe ich am Ende nicht gebraucht. Es gibt halt da auch Notunterstände, in denen kann man schlafen. Und ansonsten gibt es jede Menge Herbergen, B&Bs und das gelegentliche Hotel. Da habe ich aber da wesentlich weniger von Gebrauch gemacht als beispielsweise in Spanien, wo es halt manchmal auch voll werden kann und man schauen muss, wo man überhaupt noch runterkommt. In Norwegen kannst du ja auch noch draußen übernachten und darfst es. Ich würde nicht sagen, geht alle in die Wildnis und schlagt da euer Zelt auf, weil die Natur da oben ist auch empfindlich. Es gibt Regeln dafür, wie man sich zu verhalten hat. Nicht direkt neben Häusern, also 150 Meter Abstand. Nicht auf abgesperrten Wegen und halt Naturschutzgebiete sind auch nochmal was Besonderes. Aber es ist ein begangener Weg und es gibt genügend Gelegenheiten, wo man eben entweder per Zelt oder in diesen Notunterständen, Gapahooks heißen die, sich einfach hinlegen kann. Also das geht. Und es hat mir auch, soll ich sagen, es war auch ein bisschen die Schmusedecke zum dran festhalten. Das heißt, ich habe immer gewusst, was immer passiert, selbst wenn ich mich da verlaufe, was mir einmal ist es mir passiert, weil ich den Weg in einem abgeholzten Gebiet nicht gefunden habe. Ich hatte ihn dann eine Stunde später wieder. Also es war kein Problem, aber ich wusste, es wurde gerade dunkel und es wäre auf keinen Fall ein Problem geworden. Und es kommt halt noch dazu, Wasser und Nahrungsmittel. Du hast nicht immer Einkaufsmöglichkeiten. Und manchmal musst du halt Sachen für 2, 3 Tage mitnehmen. Also insbesondere weiter nördlich ist halt keine touristisch erschlossene Gegend, sondern du gehst durch normale Dörfer. Und wenn es da ein Geschäft gibt, dann gibt es da ein Geschäft. Und wenn es eine Tankstelle gibt, dann hast du auch noch Glück. Und wenn es keine gibt, dann tust du gut dran. Also einfache Nahrungsmittel, einfach, dass du nicht zu hungrig wirst. Du musst nicht kochen, aber Sandwiches oder so. Ich habe dann immer die örtlichen Bäckereien leer gekauft, weil die sind erstens kohlenhydratreich, zweitens einigermaßen leicht. Und ich brauche dann auch nur noch Trinkwasser dazu. Trinkwasser gibt's, also es gibt ausreichend Bäche, Quellen oder so. Und ich habe das eigentlich lieber so gemacht, dass ich halt abgefülltes Wasser mitnehme. Auch aus Wasserhahn, aber man kann das machen. Ich hatte da auch Entgiftungstabletten dabei, wenn mir jetzt irgendeine sehr dubiose Quelle über den Weg gekommen wäre. Aber das war nie ein Problem. Ich habe auch aus normalen Quellen getrunken. Das ging. Was würdest du sagen, was ist der wesentliche Ausrüstungsgegenstand, den man, also jetzt vom Gepäck her vielleicht, jenseits wahrscheinlich die Schuhe, ne? Also, Also ich hätte Rucksack gesagt, aber die Schuhe sind ein guter Punkt. Ja, also du brauchst zwei Paar Schuhe eigentlich, weil deine Stiefel sind am Ende vom Tag sind die nass und dreckig ohne Ende, die kannst du nicht weiter tragen. Also du nimmst, ich habe ein paar leichte Wanderstiefel gehabt. Die waren nach der Strecke, war die Sohle jetzt nicht durch, aber das Profil war völlig abgelaufen. War halt eine weiche Sohle. Einer von den Schnürhaken hatte sich verabschiedet. Das war auch noch ein Problem, weil ich sie dann anders binden musste, dass sie überhaupt noch gehalten haben. Und ansonsten ein paar Ultraleicht-Sandalen, also 100 Gramm. In denen kann man zur Not, kann man damit noch wandern. Nicht in schwierigem Gelände, aber bis zur nächsten Straße und dann die Straße lang, wenn das jetzt irgendwie gar nicht anders geht, wäre das noch gegangen. Also Schuhe auf jeden Fall wichtig. Wie gesagt, der Rucksack. Bevor ich jetzt alles aufzähle, hätte ich jetzt noch gesagt, Schlafsack, weil, wie gesagt, den brauchst du in allen Herbergen und den brauchst du natürlich auch, wenn du draußen schläfst. Und Kleidung am liebsten, also Wanderkleidung, mit der du gut hinkommst, die auch warm genug ist, ein Cape gegen Regen und meinetwegen noch ein paar Ersatzklamotten, weil du die ab und zu auch mal waschen musst. Also das wäre das. Ich würde sagen Schuhe und Rucksack, weil der Rucksack ist ein Gewichtsfaktor. Und ansonsten, ja, die Anforderungen sind jetzt nicht super hoch. Also du musst jetzt nicht deine Spezialbergsteigerausrüstung für sowas. Laufstücke, ja, nein. Laufstöcke ja. Und zwar, also weniger ist klar, du hast. Bei meiner ersten Pilgerwanderung hatte ich einen Pilgerstab, also was wolltest du richtig? Wanderstöcke aber deswegen, weil das Terrain manchmal schwierig ist und insbesondere ist es glitschig. Das heißt, wenn es geregnet hat oder sowieso der Grund, was oben auf dem Dovrefjell vorkommt, einfach super nass ist, weil das ist mooriger Boden, dann hilft es ganz enorm, wenn du einen Stock hast. Erstens, um, wenn es bergab geht, nicht abzurutschen. Es gibt einige, aus dem Kopf gab es zwei, drei, vier Stellen, wo ein bisschen Kletterarbeit gefragt war. Und das hilft dann schon, wenn du einen Stock hast, um sozusagen auf der einen Seite dich abzustützen, während du mit der anderen Hand dich irgendwo festhältst, sozusagen. Und es hilft aber auch, weil gerade auf diesem moorigen Boden weißt du nicht, ob das, was vor dir wie ein Grasboden aussieht, eigentlich eine metertiefe Pfütze ist, oder ob da ein Stein drunter liegt und du dich dann direkt vernünftig draufstellen kannst. Und das gewöhnst du dir sehr schnell an, dass du mit deinem Stock das im Gehen im Voraus abtastest. Also für das alleine ist der Stock eigentlich ein Muss, weil sonst hast du nach einer Stunde total nasse Füße und das ist wirklich schlecht. Das möchtest du nicht. Also dann ein Stock oder zwei? Ich hatte zwei dabei, ich habe aber eigentlich immer nur einen gebraucht. Andere Tipps. Also wahrscheinlich würde man mit kleineren Strecken anfangen, wenn man loslegt, oder? Also gut, Pilgern ist jetzt nicht so eine Extremsportart. Beim Jakobsweg sagt man, er beginnt vor der eigenen Haustür. Also wenn einen das interessiert, würde ich sagen, auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, mal ein Wochenende gehen, mit Rucksack gehen, das langsam verlängern. Und irgendwann muss man sagen, also insbesondere die Wege in Spanien, aber auch die in Deutschland sind absolut begehbar mit normalen Fähigkeiten. Es gibt in der Schweiz einige Pilgerwege, die sind hochalpin, die würde ich jetzt für Anfänger nicht so empfehlen, aber generell sind die Jakobswege relativ einfach und auch für Anfänger gut zu gehen. Und nach einer Woche hat sich euer Körper dann auch daran gewöhnt. Ja, zu Anfang, also wenn man am ersten Tag 20 Kilometer geht, dann merkt man, was man gemacht hat, wenn man das vorher nicht gemacht hat. Ich habe es vorher die Wochenenden immer ein bisschen gesteigert. Ich hatte das Problem also nicht. Mein erster Tag war irgendwie 30. Ich glaube, der längste muss irgendwo knapp unter 40 gewesen sein. Also du bereitest dich vor, indem du an den Wochenenden vorher auf jeden Fall wandern gehst. Ja. Und irgendwo ist dann natürlich auch eine Grenze, wo man sagen muss, dann wird es eine andere Sportart. Ja. Also man möchte, man geht ja nicht nur hin, um jetzt möglichst schnell anzukommen, sondern man geht hin, um bei sich selbst zu sein, um mit anderen reden zu können. Ja, man trifft jeden Tag eigentlich so die gleichen Leute, Leute, die am gleichen Ort losgelaufen sind, ungefähr gleich schnell laufen wie man selbst, vielleicht auch den gleichen Reiseführer verwenden. Und gegebenenfalls triffst du die dann am Abend noch bei der Übernachtung. Und man kennt sich dann. Man geht alleine. Also beim Gehen unterhalten ist echt schwierig. Und ich mag das selber nicht. Also wer das möchte, kann man auf jeden Fall machen. Aber Unterhaltung, Kontakt hat man eigentlich am Abend oder während man irgendwo sitzt, bei einer Pause kommt ein anderer vorbei, sagt na, hallo und vielleicht kommt man ins Gespräch. Was ein bisschen wichtig ist, ist noch die Planung. Also ich würde abraten, obwohl es technisch möglich ist, die Wege sind super mit Wegweisern beschildert, einfach loszulaufen, ohne dass man vorher mal gesagt hat, wie lang sind meine Tagesetappen, wie lang bin ich unterwegs, wie sieht unterwegs das Höhenprofil aus und was ist das überhaupt für eine Landschaft, in die ich da komme. Also ich kannte das Fjell ein bisschen von dem Urlaub vor einigen Jahren, also dann auf der schwedischen Seite, aber wenn ich jetzt sage, Fjell ist Fjell, dann ist es wahrscheinlich ganz falsch und es kommen lauter böse Kommentare. Bitte Aber die auf dem Bild. Kommentare unter das Genau. Video. Und like, share and subscribe, wenn ihr schon dabei Ja, seid. genau. Und die Glocke, ganz wichtig. Genau, jetzt habe ich hier warte mal, ich gehe mal kurz aus dem Bild. Ja, genau. Ja, genau, hätte sie jetzt so nicht sagen müssen. Also das klang vielleicht ein bisschen zu begeistert. Also das war mein Reiseführer. Okay, ja. Und weil es auf dem südlichen Das Teil, ist Marco Polo oder was war das für ein nein, das ist Design? roter. Roter. Er Okay. ist leider etwas Benutzt, ne? Ja. abgenutzt, logischerweise. Ja. Also insbesondere, wenn man in der Tasche hat und er nass wird, das ist broschiert, also das kann man danach noch lesen, aber es sieht halt nicht mehr neu aus. Und dann hatte ich für den Südteil hatte ich noch einen anderen, weil es gibt im Süden gibt es zwei Varianten und der hat halt die andere Variante abgedeckt, die ich gegangen bin. Und dann braucht man noch ein Pilgerbuch natürlich, wenn man pilgert. Ja, Also gibt es da auch dieses Stempel wie genau, beim es gibt Jakobsweg. Stempelwesen, also sieht so aus. Ne. Und wenn man dann Stempel gesammelt hat, sieht es so aus. Ah Ich ja. muss ein bisschen schauen, dass er mir das jetzt Ja, nicht genau. ausblendet. Ja. Aber ich denke, man kann sich es vorstellen. Ja, es ist ein Ja. Papier mit vielen Stempeln drauf. Und am Ende gibt es dann halt eine Urkunde für das Ding. Also in Santiago ist es die Compostela und in Trondheim ist es der Olavsbrief. Ja, also das hatte ich noch im Hinterkopf. Länge der Etappen, also 20 bis 40, sagst du so, ist Hängt machbar. von Drüber ist es also meistens schwierig. 40, 40 ist die Grenze, wo man dann auch langsam ein Problem hat mit der Tageslänge. War im Norden kein Problem, weil ja, Nordeuropa Es wird ja nicht dunkel, ja. es wird dunkel, also es war, Und wie gesagt, dunkler, oder? südlich vom Polarkreis, aber immer noch weiße Nächte. Das heißt, das wäre jetzt nicht so das Ding gewesen. Ja, und ansonsten, ich denke, eine wesentliche Attraktion sind die verschiedenen Landschaften, die man kennenlernt, die Geschichte, die man kennenlernt. Also man fängt in Oslo an, den ersten Tag oder in meinem Fall dann die ersten 20 Kilometer, weil das war meine 40-Kilometer-Etappe, marschiert man nur durch Stadtlandschaft und fragt sich, was mache ich hier eigentlich, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Und sobald man dann mal ein bisschen raus ist, ist es dann auch, wird es ganz anders. Ja, also man geht man den Mjøsa-See lang. Der ist also einer von den größten Seen Norwegens, Größe ungefähr wie der Bodensee, aber sehr, sehr lang gestreckt. Und kommt dann ins sogenannte Göbrandstal. Herr Göbrand war jemand, den König Olaf überzeugt hat. Überzeugt hat, ja. Genau. Also, aber das Tal heißt halt noch mit ihm, weil er da der Herrscher war in, keine Ahnung, wie das damals hieß. Ja. Also er war der Big Mac und die bis dann König Olaf kam. Herzog, nennen wir es mal Herzog. Kannst du Wahrscheinlich den Begriff? trifft es Also das ich müsste. halbwegs. Gibt es dann wahrscheinlich auch wieder Kommentare, weil das war. Kommentare bitte unter das Genau. Video. Und dann kommst du halt etwas höher, so etwas, naja, ab Lillehammer ungefähr. Und die Landschaft ändert sich, es wird steiniger, du kommst langsam höher. Gehst eine Zeit lang immer noch an diesem Flusstal lang, was auch ein Verkehrsweg ist. Das heißt, du hast dummerweise, hörst du ab und zu die Autobahn, die da halt auch langläuft. Du hast aber sehr selten die Situation, dass du tatsächlich an der Autobahn langlaufen musst. Es kommt tatsächlich vor. Also es ist nicht nur Naturerfahrung, wie in Spanien auch nicht. Aber die meiste Zeit bist du sehr weit weg davon. Also musst dich an der nicht stören und kannst sie eigentlich auch ignorieren. Vorteil ist aber auch, dass man eine längere Zeit nicht von Verkehrswegen abgeschnitten ist. Das heißt, wenn irgendwas wäre und es in irgendeinem Ort partout nichts zu kaufen gibt und du brauchst aber was oder du hast, wie ich, Probleme mit der Ausrüstung, dann hast du eventuell die Chance, dass es eine Bushaltestelle oder einen Bahnhof gibt. Und dann kannst du halt woanders hinfahren, kommst am nächsten Tag zurück und dann dein Problem ist gelöst. Und du hast deinen Weg dann auf die Weise auch nicht unterbrochen. Dann der nächste Teil ist es Dovrefjell. Also, wie soll ich sagen, das Bild, was ich im Hintergrund habe, ist nicht das Fjell, sondern das ist kurz bevor man da hinkommt. An dem Tag war die nächste Etappe war ein mittelalterliches Dorf, was aber eine Filmkulisse war. Das heißt, die haben das für irgendeinen Film, der auch Preise gewonnen hat, und die Autorin hat einen Literaturnobelpreis sogar dafür gekriegt. Hat man dann dieses Dorf aufgestellt und heute kann man da halt übernachten. Man geht übers Fjell, warte mal, ja gut, da müsste ich jetzt mein Hintergrundbild ändern. Das ist mir jetzt gerade zu kompliziert. Ich kann versuchen, das nebenher zu machen. Warte mal, jawohl, kriegen wir wahrscheinlich Als hin. Dozent kannst du doch klicken und reden. Genau. Okay, also der frühere Lehrer ist natürlich da, kennt sich aus, weiß, wie Unterricht geht. Ja, bei uns gab es ja noch keine digitalen Screens Damals, und ne? ja, da gab es vielleicht einen Computerraum, in den du, ich weiß gar nicht, ob ich da jemals drin war mit meiner Klasse, aber ich hatte auch dieses komische ITG nicht oder so. Also Genau. ja. Also das Bild jetzt ist zu Anfang vom Fjell. Man sieht, die Landschaft ist sehr viel karger. Es wachsen eigentlich nur Moose. Wir sind ungefähr 1300 Meter hoch da. Also wie gesagt, es ist nicht super hoch, aber im Winter ist es dann tief eingeschneit. Dann kannst du da maximal noch Skifahren, Skilaufen. Da gehst du 5 Tage rüber und bist dann am Ende von allen Tagen kommst du auf irgendwelche sogenannten Feldstationen. Das heißt, es sind entweder kommerzielle Unterkünfte oder eben Unterkünfte für Wanderer. Ja, es ist in den letzten Jahren offenbar ein bisschen ausgebaut worden. Eine Etappe ist eine Doppeletappe, bei der hat man unterwegs eigentlich nur die Möglichkeit, in der Hütte zu schlafen, wenn man nicht zelten möchte. Die steht da, man gibt irgendwie, keine Ahnung, aus dem Kopf 200 norwegische Kronen, also um die 20 Euro, lässt man in der Kasse liegen und zieht dann am nächsten Tag weiter. Die Wasserversorgung war aus einem vorbeifließenden Bach. Und damit die Leute sich trauen, dieses Wasser zu nehmen, hatten sie halt in den Bach ein Rohr gepflanzt, haben aus diesem Rohr kam halt dasselbe Wasser. Es stand aber ein Schild dran, Trinkwasser. So macht man das. Wenn das Also, Schild dran ist, genau. dann Branding. gilt es. Ja. Jetzt muss ich zugeben, Branding. ich war jetzt kurz etwas zwischendurch etwas abgelenkt von dem Ausdruck Fjell und habe ihn heimlich parallel gegoogelt. Ja. Also man kann sagen, das ist eine Weidefläche oberhalb der Nadelwaldgrenze, beziehungsweise ich glaube, die höchste Vegetationsstufe eben in diesem Gebirge jetzt in dieser Region. Ja. Also es war früher mal bewaldet. Also bei König Olaf hätte das anders ausgesehen. Aber das ist so, wie es heute ist und wie es dann mit Erwärmung später aussieht, muss man sehen. Es Wird man sehen. ist von Schafen beweidet, teilweise Moschusochsen, von denen habe ich aber keine gesehen. Ab und zu siehst du vielleicht auch mal einen Elch, wenn du Glück hast. Die wollen aber eigentlich mit einem nichts zu tun haben. Kann man dann, also wenn man so daneben steht, kann man da auch relativ froh drüber sein, wenn der Elch Ja, so ein Elch ist, ja, ich habe hinten es was eh nicht so anderes. mit großen Vierbeinern, also ich habe da immer sehr viel Respekt und ja, ich glaube, ich würde mich da auch nicht nähern. Ja, genau. Ja, und wenn man von dem runter ist, landet man wieder sozusagen ein bisschen in der Zivilisation. Dann ist man noch ungefähr eine Woche von Trondheim weg. Und ja, die Landschaft ist nicht mehr so überwältigend, aber sie ist immer noch sehr schön. Ja, du hast weiter Moore und eigentlich bis kurz vor Trondheim, wenn du dann ins Weichbild von der Stadt reinkommst, ist natürlich aus, aber läufst du im Wald. Und dann kommst du in Trondheim an. Und bis dann irgendwann bis am sogenannten Nidarosdom, das ist der Dom in Trondheim, oder die Kathedrale, sehr, sehr schön. Also ich finde ihn, sie haben ihn super toll Was renoviert. ist es stilistisch, weil das hatte ich irgendwie jetzt beim Schnellgoogeln nicht gefunden. Also ich würde sagen Gotik, aber das ist eine von diesen Kirchen, die sehr, sehr durch ihr Alter immer wieder umgebaut wurden und überbaut. Also wenn du in Santiago bist, dann hast du eine Barockfassade, aber dahinter ist eine romanische Fassade, die von der Barockfassade eigentlich völlig verdeckt ist. Und den Dom in Trondheim haben sie halt auch immer wieder umgebaut. Hast du mich selber noch Habe ich dich jetzt neugierig gemacht, ob ich erwischt? gerade was Falsches gesagt habe? Ah, weil. Ja, doch, also Gotik ist nicht falsch. Okay. Also da stehe ich dann zu. Ich wollte jetzt einfach nur so einen Eindruck haben, ob das jetzt irgendwie eher sehr alt ist und romanisch oder ob das, ja. Ja, also wie gesagt, eine Mischung eine Kathedrale ist ja sowieso nie fertig, wenn jetzt Ja, mal würde. irgendwie, das haben wir auch Kölner Dom oder so ist, der ist, glaube ich, erst im 18. oder sogar 19. 19. Jahrhundert sogar erst fertig geworden, ne? Meine ich. Jetzt schaue ich mal, ob ich dich bei einem Fehler Ob du mich ertappen da kann. jetzt erwischt, und andere Kathedralen gibt es, die einfach, wo sie einfach da mal aufgehört haben, wo sie dann gesagt haben, so die Spitzentürme, die sparen wir uns jetzt oder so, oder die nur ein Dach haben auf einem Turm oder so. Also 19. Jahrhundert stimmt 1880, leider. Na, siehste, hatte ich doch. Ich wollte dann vorsichtig sein mit 18. Jahrhundert, aber ich meinte nämlich in der Tat 19. Jahrhundert. Also es ist alles zum Teil nicht so. So wie italienische Rezepte manchmal viel jünger sind, als man denkt. Also Carbonara, habe ich jetzt gelernt, haben auch die Amis erfunden, scheinbar, als sie da Aha, waren. okay, Ja. dann bis Und bis wenn du das aber Italiener bitte jetzt kommentieren unten, die regen sich dann immer total auf. Da gibt es auch irgend so einen Prof, der dann immer sagt, ja, das ist alles ganz neu und das gibt es erst seit 50 Jahren. Und die Italiener kriegen dann immer einen Herzinfarkt. Weil, ja. Gut, wie auch immer, also wie gesagt, mit dem Alter von manchen Traditionen und so vertut man sich auch oft. Ja, also soll ich sagen? Also es ist halt, ich habe dann auch immer nachgelesen und habe mir das dann leider auch nicht alles gemerkt. Aber die örtlichen Geschichten, ja, weswegen steht jetzt da eine Kirche oder weswegen ist diese Kirche auf einmal, hat drei Achsen, nicht vier? Ja, und überhaupt, wie funktionieren eigentlich Stabkirchen? Das kann man sich dann bei Gelegenheit antun, wenn einen das interessiert. Mal schauen. So, also jetzt noch ein Bild, was ich leider Okay, verdecke. ja. Das Auto zum rückt mich immer in die Mitte. Ach so, das ist, ich wollte gerade sagen, dann geh doch zur Seite, aber okay. Ich habe extra das Autozoom nicht drin, damit ich manchmal den Hintergrund zeigen kann. Ja. Ja. Ja, genau. Warte Gut. mal, das Ja, kriegt das könnt ihr euch ja googeln. das Also schon. Kathedrale Trondheim. Ja. Aber das sieht irgendwie jetzt auch so aus. Ah, nee, das ist die Steinstruktur, ne? Das ist nicht bemalt. Ja. Warte mal, nein, macht er jetzt nicht. Ich versuche es gerade abzuschalten. Das Problem Ich hatte ich denke heute immer, schon mal. warum, wir können mal kurz in die IT abgleiten. Ich denke immer, warum kann ich mein Handy sprachsteuern und meinen Rechner nicht? Und dann habe ich das mal irgendwie mit Cortana probiert und es ist unter aller Sau. Also es funktioniert einfach nicht. Naja. Ja, lass, also das Wir ist haben ein einen Eindruck. ja. Also eher so mittel, so ein bisschen so Genau. mittelgotisch, ne? Also, Genau. Jetzt würde ich natürlich gern in der Lage sein zu sagen, ich bin einmal quer durch Norwegen gewandert, stimmt aber nicht, weil Norwegen so blöd lang ist. Ja, Das Norwegen ist ist, so das zieht sich, ne? ein, es zieht sich ja, so wie Chile ja auch. Ja, das ist dann dein nächstes Projekt, Chile, Genau. Nord-Süd durchwandern, oder? Ja, also die Leute, die man unterwegs trifft, sind noch interessant. Das waren halt, soll ich sagen, auch aus aller Herren Länder. Einige Deutsche dabei, ein paar Italiener, die hatten ihre eigene Espressomaschine mit im Rucksack. Ich glaube, an die hätte ich mich gehalten, glaube ich. Also die, ja, das müssen ja selber wissen, aber so ein richtig Ultralight-Tracking wird es dann halt nicht mehr. Und Wobei, da gibt es was? inzwischen tolle Sachen. Wir waren kürzlich in so einem Kaffeeladen in Konstanz. Und da kannst du schon für 50 Tacken irgendwie irgendwas erwerben, womit du wohl angeblich ganz guten Kaffee machen kannst. Aber es ist natürlich dann keine Bialetti oder so, sondern oder kein so ein Espresso-Maker, sondern schon irgendwas, was aber ist wohl funktioniert wohl. Aber wir haben dann auch gemeint, dass es uns auch jetzt nicht zwingend Fuffi wert ist. Ja. Ja, nee, das Der war Sohn ist irgendwie jetzt so seit gestern in Irland und dann ein. haben wir überlegt, ob wir ihm so ein Ding, und dann haben wir auf den Preis geguckt und haben gedacht, nee, also da wird sich schon irgendwie einen Kaffee zubereiten können, da Ja, nee, das war davon. irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube keine Alessi, aber halt so ein ähnliches Ding. Okay. Warte mal, wie heißt das Ding? Bialetti, oder? Ja, halt so Ja, diese ja. Pfanne, die du auf den Ofen stellen kannst. Ja. Bialetti in der Regel, ja. Die gibt es Genau. in Alu und dann gibt es sie noch für Induktionsherde, gibt es sie noch in, keine Ahnung, was das dann ist, Stahl, Eisen, whatever. Genau. Und die Aus freiem Alu-Version Edelstahl. solltest du nicht in die Spülmaschinen tun. Was, die Nicht, dass ich da aus Alu-Variante? Erfahrung bin, ja. Weil? Weil sie dann anläuft. Also Ah, kannst du. okay. Das wusste ich jetzt nicht. Ich hatte Ja. jetzt kürzlich mal überlegt, ich habe jetzt unsere mal gereinigt, nachdem ich in einem Kaffeebuch, aber jetzt divergieren wir, aber gelesen habe, dass man die ganze Patina wegmachen muss. Das habe ich jetzt dann mal gemacht. Und gefühlt schmeckt der Kaffee jetzt auch besser, also nicht so bitter. Oder weniger bitter. Und da habe ich dann auch überlegt, warum lege ich die nicht einfach in die Spülmaschine? Aber man weiß es nicht. Vielleicht lese ich in der Anleitung nochmal nach, ob man das nicht einfach machen kann mit der Variante. Ja. Okay. Ja. Was brauchst du noch? Du brauchst ein bisschen Bargeld, Ja. aber nicht so viel, wie man jetzt denken müsste. Also die inzwischen ist die Möglichkeit mit Karte zu zahlen echt überall gegeben. Also Außer für in dieser einen Hütte, wo du den Zwanni da. genau, also für das und manche Herbergseltern mögen halt auch nicht so gerne das oder haben halt diese Point-of-Sale-Terminals dann nicht. Und dann machst du das halt mit Bargeld. Aber inzwischen ist es echt fast überall kann man relativ problemlos mit Kommt Karte. man dann auch wieder gut an Bargeld, also wenn du jetzt eine Karte hast, irgendwie Bank oder wie es bei uns ja inzwischen ist, also sozusagen die Bank ist ja inzwischen im Netto und im Rewe und sonst überall, wo du halt 10 für 10 Euro einkaufst und 200 abheben kannst oder so, oder wie lässt sich das machen? Habe ich jetzt nicht probiert, ginge, glaube ich. Aber ich hab mir dann so geholfen, dass ich halt womöglich immer elektronisch bezahlt habe und auf die Weise sozusagen mein Cashflow gemanagt habe. Also mein Bargeld-Cashflow. Connectivity in der Regel gut. Du hast jetzt einen Schweizer Telefonvertrag, aber das ist praktisch diese Das ganzen ist. europaweiten Verträge funktionieren da Also auch. das funktioniert, wenn man auf den Gedanken kommt, mit dem Schiff hinzufahren, was möglich ist. Es gibt eine Linie von Kiel. Dann sollte man wahrscheinlich, habe ich mal gelesen, unterwegs schauen, dass man das Roaming ausschaltet, weil man ist dann außerhalb von den EU-Gewässern. Ah, okay. Und dann schlagen halt dann die Kosten zu. Ich bin nicht sicher, dass es noch stimmt. Deswegen selber informieren. Also Netzwerk war eigentlich an den meisten Stellen kein Problem. Aber im Norden hatte ich ungefähr eine Woche mit sehr durchwachsener Connectivity, was kein Problem war. Also ich habe halt das Handy benutzt, um mich zu orientieren. Dafür hatte ich meine App. Das hat auch offline funktioniert. Zum Fotografieren brauchst du auch nicht online. Eben, da braucht ja dann nur GPS, ne? Also. Genau. Und was halt noch wichtig ist, wenn du halt deine Unterkünfte organisieren müsstest, dass du das eventuell machst, bevor du in die Wildnis gehst. Ja, weil da ist halt dann ab und zu auch mal kein Mast mehr in der Nähe. In dem Moment, wo du von Verkehrswegen weg bist, Wird's wird es eng. sehr, sehr, sehr, sehr, sehr dünn. Aber Was habe ich jetzt gerade noch überlegt? Also ja, das war Komoot, ne, hast du gesagt. ja. Und also da hast du praktisch die Wanderroute, sagst, okay, die gehe ich jetzt und dann brauchst du nur noch GPS, um Ja, dich nicht da ganz. zu leiten oder wie ist das? Also ich habe die Wanderroute hatte ich mir hochgeladen also es gibt eine GPX auf, ich glaube, es ist Olafsläden mit V.no. Gerade schauen. Nein, Entschuldigung, falsch, Pilgrimsläden heißt es. Das ist die Webseite, das ist sozusagen die offizielle Webseite. Sie ist etwas durchwachsen. Nicht alle Informationen sind immer up to date, aber die allermeisten. Also, wenn ihr einen Reiseführer kauft, dann schaut unbedingt auf das Ausgabejahr, weil insbesondere die Übernachtungsmöglichkeiten haben sich geändert seit Covid. Sprich, sie Okay. sind weniger geworden. Das heißt, auf einigen Abschnitten hat man dann Probleme und muss eventuell auch den Abschnitt anpassen. Also möglichst was nehmen von 2023 oder später, was rausgekommen ist. Wenn es Oder? die gibt, ja, also es Ja. gibt sie nicht immer, es gibt ein paar Webseiten auch von den Autoren, die aktuelle Information, olafsweg.com, warte mal, ist es der? Also wichtig ist übrigens Olaf mit V, weil wir das, Olaf glaube ich, mit noch V, nicht so ja. richtig gesagt haben, weil also das College, wo ich war, die haben es mit F geschrieben, aber das Also, norwegische Spelling ist mit V. die Website, die ich gerade gesagt habe, stimmt nicht. Ich bin es nebenher gerade am Schauen. Kannst du vielleicht mir zuwerfen, dann kann Kann ich es dir das noch bei zuwerfen? YouTube Kannst du und in meinem Blog kann ich es das dann unter. hier unten einblenden? Genau. Weil Nee, dann hast das du. mache ich ja nicht, aber ich kann es Dann einfach in schreib den es in die Blogartikel Kommentare. und in den Podcast, Oder so. in den Text, kannst du mir gerne auch mehrere URLs zuwerfen, vielleicht knapp kommentiert, dann Ja, bringen wir ist. das da Ist rein, da müssen wir jetzt hier keine Webseiten diktieren, das ja, also es macht gibt es einfacher. auch unterwegs Pilgercenter, vier aus dem Kopf, vier oder fünf. Also die sind in Trondheim, Entschuldigung, in Oslo, in Hamar, Trondheim und zwischendurch noch irgendwie zwei. Dale Gudbrand und ansonsten müsste ich mal schauen, wo die noch sind. Also, und bei denen kriegt man halt auch Auskunft und kann die sonst, glaube ich, auch anrufen. Also wenn man jetzt überhaupt gar nicht weiß, was eigentlich die nächste Unterkunft ist und man kein Zelt dabei hat, wären die eventuell in der Lage, einem zu sagen, ob es in der Nähe was gibt. Und ansonsten sind halt alle Leute auch sehr, sehr, sehr hilfreich. Und die Hinreise hast du dann per Flugzeug gemacht, oder? Habe ich, ja. Also Ja. ich habe mir das Fliegen fast abgewöhnt, aber das war jetzt eine Gelegenheit, wo ich ansonsten für Hin- wie Rückreise wahrscheinlich um die 3 Tage gebraucht hätte. Und dann wäre es wirklich schwierig gewesen, die Strecke zu gehen. Und praktisch dann aus Trondheim bist du auch wieder mit dem, dann bist du mit dem Zug wieder nach Oslo oder wie? Von Trondheim nach Oslo gibt es einen Nachtzug. Und den kann man buchen und nehmen. Das ist man am Morgen in Oslo und kann dann auf die Weise noch Zeit in Oslo verbringen, wenn man das möchte. Muss man das dann relativ früh buchen oder geht das dann verhältnismäßig spontan? Weil du weißt ja nicht genau, wann du eintrudelst, ne? Kann dir jetzt nicht sagen, ob das immer so ist. Ich habe ihn, glaube ich, 3, 4 Tage vorher gebucht, weil es kommt ja darauf an, wann du ankommst. Ja, eben, ne? Und also es gibt die Möglichkeit, flexible Tickets zu buchen. Dann hast du immerhin, wenn du jetzt deinen Ankunftstag nicht schaffst, kannst du dann dein Ticket ändern. Ob du dann an deinem Wunschtag was kriegst, ist natürlich eine andere Frage. Aber ja, es gibt zur Not auch Sitzwagen. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht einfacher wäre, also in Nachtzug, und es gibt genügend Tageszüge. Das heißt, auf jeden Fall kommt man zurück nach Oslo, ja, das ist Gut, kein bei Problem. 600 Kilometer fährt man eine Weile, ne? Du bist ungefähr 7 Stunden mit dem Zug unterwegs. Wandern dauert halt etwas länger als mit dem Zug. Echt? Na gut. Ja. Gut, was hast du noch an Tipps, Erkenntnissen? Was ist dein nächster Plan? Nächster Plan ist wahrscheinlich Frankreich. Also ich habe eine längere Liste von Wegen, die ich noch machen will, aber bis dahin erstmal in der Schweiz das Wandernetz ausnutzen. Und da haben wir auch genügend zu Ich glaube, du tun. bist gut unterwegs an den Wochenenden, ne? Habe ich immer so den Eindruck. Ja, ich bemühe mich, es einigermaßen zu managen, Ich weil krieg sonst bist von du mit Peter dem keinen Spaß mehr. immer Messages per Signal, nicht mal bildenden, mal amüsanten Fotos aus dem Wanderleben sozusagen. Aber immer interessant. Ja, ausschließlich interessant. Ich muss nur zugeben, das verrate ich dir jetzt mal, die Zeitungsartikel, die du mir schickst, die lese ich manchmal. Das Aber nimmt mich jetzt natürlich schwer. ich nehme zur Kenntnis, dass du die interessant fandest. Ich habe hier, wirst es nicht glauben, ich habe hier einen halben Meter Zeitungsstapel liegen mit Artikeln, die ich lesen will. Wow. Und irgendwann lässt meine Frau immer wieder den Schrei los, dass ich die jetzt mal wieder aussortieren soll. Und dann halbiert sich der Stapel wieder und dann wächst er wieder auf einen halben Meter. Und dann, Also ja, das ist. sie nimmt nicht einfach immer die Zeitungen von unten weg und dann, weil du immer nur Nee, oben drauf stapelst. wenn sie es tut, fällt es mir nicht auf. Also, aber es ist auch gefährlich, das unbesehen zu tun, weil da kann doch mal was dazwischen rutschen, was zwar nicht total wichtig ist, aber vielleicht auch relevant. Also man sollte ihn dann schon durchgucken, bevor man ihn schmeißt. Ja. Auf so einem Genau, Stapel habe ich vor vielen Jahren, das hat mich dann ein bisschen ordentlicher gemacht, aber auf so einem Stapel habe ich vor vielen Jahren mal meinen Reisepass gefunden. Und seitdem versuche ich das einigermaßen clean zu halten. Ja. Das war noch vor meiner GTD-Zeit, muss ich zugeben. Ja. Also insofern, aber das hat sich dann. inzwischen alles digitalisieren, irgendwo auf dem Rechner ablegen und dann Und dann passiert da das nicht mehr Gleiche. und dann da nicht mehr angucken. Ja, genau, das Genau. ist eine gute Lösung. Ja, irgendwie noch einen letzten Tipp für Nachmacher, Ja. Pilgerer, sei es Jakobsweg, sei es Olafsweg, sei es andere oder Ja, macht euch nicht zu sehr in den Kopf. Geht möglichst einfach los. Und dann merkt ihr, was euch Spaß macht. Genau. Das, denke ich, wäre. Wir sehen uns ja am Samstag, da kann man auch hinlaufen. Sind aber Das nur ist richtig. 2 Kilometer hin und zurück. Ich weiß nicht, ob das unter deiner Würde ist, aber ich kann dir sagen, du brauchst keine Wanderschuhe. Ich bin den Weg, glaube ich, schon mal gelaufen. Warst du da schon mal? Ich glaube ja. Also stimmt, das ist da, wo wir letztes Mal gegessen haben, nur ein Stück Siehst vorher. du? Also Genau. bist du da zurückgelaufen nach Steißling? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das Gefühl aus dem Kopf, ich bin hingelaufen und mit dem Nee, Bus zurück oder so, du bist keine doch mit Ahnung. uns gefahren, oder? Dann bin ich die Strecke noch nie gelaufen. Dann ist es völliges Neuland. Da kannst du noch was entdecken, Da du. kann ich noch was entdecken und dann Aber machen es wir ist jetzt nicht nur eine der diese. schönsten Wanderstrecken des Hegaus, das muss ich zugeben. Aber man hat einen sehr schönen Blick über die Hegauberge, wenn es schönes Wetter hat. Ja, wir sehen uns am Samstag, genau. Okay, Gut, gut. Also, dann danke. danke ich dir vielmals. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein und bye bye. Bis dann. Ciao.